Und ich wette mit euch, das nächste Lied kennt hier jeder. 100 Pro. Ganz genau. Lass sie nicht unterkriegen. Wir wollen nur leben, nicht schlechter als ihr. Warum hetzt ihr Ausländer gegen uns auf? Viele Skinheads hören deshalb auf. Mich seid ihr nicht blöde, hört nicht darauf. Alle! Okay.